Sie haben am Anfang ein wenig Irritationen gemerkt und ich habe hier auch schon relaxter und ruhiger gestanden, wenn da vorne nicht nur zwei junge Damen saßen, sondern auch der, der die Predigt hält. Noch ist er nicht da. Wir gehen fest davon aus, dass er vielleicht nur den Parkplatz nicht findet. Ansonsten habe ich die Gliederung dieser Predigt und wir werden dann gemeinsam überlegen, was er wohl gesagt hätte. Wir machen aber erstmal so, als wäre er da. Es hat sich erübrigt, dass wir uns überlegen, was in den einzelnen Punkten der Predigt gekommen wäre. Ich habe gesagt, ich habe die Gliederung. Dann hätten wir gemeinsam überlegt, was zu sagen ist. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, es hat Sie nicht zu sehr gestresst, dass Sie ein paar Minuten zu spät sind. Dann haben wir also doch eine Meldung zu Anteil nehmen, Anteil geben. Wolfgang, bitte. Liebe Geschwister, wir waren ja am vorigen Sonntag in Wittenberg. Und mittags saßen wir mit Theo Schneider und unserem Führer, Stadtführer, an einem Tisch, meine Frau und ich. Und er las das Programmheft, dieses vom vorigen Monat. Und er las und dann sagte auf einmal, Hebbinghaus predigt bei euch? Mit dem habe ich zusammen studiert. Grüße ihn recht herzlich. Ich hätte das vorher gemacht, aber da Sie jetzt gerade gekommen sind, mache ich das von hier oben. Ist ja für die Gemeinde auch vielleicht interessant, wenn man hört, wie die Verbindungen irgendwo sind. Ne? Erstmal rundum schauen, die bekannten, lieben Gesichter, die ich so lange vermisst habe. Umgekehrt ist es wahrscheinlich genauso. Manchmal kann man nicht so, wie man eigentlich möchte. Die Welt ist klein. Ich habe mich besonders über den Gruß von Theo Schneider gefreut. Wittenberg ist ja eine sehr schöne Stadt. Ich kenne Wittenberg seit 76. Dort wohnt mein Patenkind. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Santiago hieß der alte Fischer, der auf Kuba lebte. Dieser Fischer hatte einen Lebenstraum, nämlich den Fang seines Lebens zu machen. Eines Tages fährt er mit seinem Schiff weit in den Golf hinaus. Gegen Mittag beißt doch tatsächlich ein Riesenfisch an. Nie hatte Santiago einen solchen großen Fisch gesehen. Er setzte seine ganze Kraft daran, sein ganzes Können, alle seine Fischertricks, um diesen Fisch zu ermüden. Es vergingen 2 Tage des Kampfes, in denen der alte Mann das schneidende Seil mit schmerzenden Händen umklammert hält. Schließlich kann Santiago den Fisch erlegen. Er kann das Riesentier aber nicht aufs Boot hieven. Dafür ist es zu groß und das Boot zu klein. Stattdessen bindet er ihn an die Seite des Bootes. Geschafft! Das ist der Fang des Lebens. Der Fisch wird einen guten Preis erzielen und viele Menschen satt machen. Santiago freut sich auf das Heimkommen und vor allen Dingen auf das Staunen der Leute. Und dann ist er im Hafen angelangt und kann seinen Augen kaum trauen, weil er eine grausige Entdeckung macht. Haie, die durch das Blut des Riesenfisches angelockt wurden, haben das Tier bis auf das Skelett auf- bzw. abgefressen. Der Lebenstraum ist ausgeträumt, denn goldene Träume lassen einen immer hungrig aufwachen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte »Der alte Mann und das Meer«. Ernest Hemingway hat sie 1952 geschrieben und dafür den Pulitzerpreis bekommen, eine der höchsten Auszeichnungen der Literatur. Je älter ich werde, umso mehr beschäftigt mich diese Geschichte. Warum? Wir Menschen hoffen alle auf Erfolg. Irgendwann gelingt uns vielleicht mal ein großer Fang. Wir setzen unsere Gaben und Kräfte, unsere Zeit und unsere Gesundheit ein. Mit aller Kraft haben wir etwas geschafft und aufgebaut. Was nehmen wir nicht alles längsseits unseres Lebensschiffes mit? Aber wenn wir dann in das Alter kommen und in den Hafen einlaufen, was bleibt dann? Nur Gerippe? Wenn wir die letzten Worte berühmter Menschen lesen, erkennen wir überdeutlich das Gerippe des Lebens. Ich bin dran, einen Sprung ins Finstere zu tun, rief der englische Philosoph Thomas Hobbes. Und Cesare Borgia, ein italienischer Staatsmann, sagte, ich habe für alles Vorsorge getroffen im Laufe meines Lebens, nur nicht für den Tod. Und jetzt muss ich völlig unerwartet sterben. Über den Tod von Voltaire, dem berühmten französischen Philosophen und Gottesleugner, schrieb seine Krankenschwester, für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Nicht zu vergessen, der Autor unserer Geschichte, Ernest Hemingway, der sich mit einer Schrottflinte das Leben nahm. Was können wir eigentlich mitnehmen? Wir wissen alle, das letzte Hemd hat bekanntlich keine Taschen. 2002 musste meine Mutter ins Altenheim. Da war ein Umzug durchzuführen. 90 Jahre hatte diese Frau in einem Haus gewohnt. Sie ist nur einmal umgezogen, von unten nach oben. Und was sich da alles angesammelt hat, das kann man sich kaum vorstellen. Das Schlimme ist, dass manches von dem, was da lag, jetzt sich bei mir im Keller befindet. Da muss ich was dran tun. Was sich da alles angesammelt hat, nicht nur in meinem Keller. Und zum Schluss wohnte diese fromme und gottesfürchtige Frau in einem kleinen Zimmer. 2 Schränke und ein Nachttisch. Da könnte man schnell sagen, das war's. Für Margarete Ebbinghaus war es das nicht. Jesus zeigt uns einen Weg, wo am Ende unseres Lebens mehr als Gerippe übrig bleibt. Das beschreibt auch der Predigttext. Es ist zwar, gebe ich zu, ein Ostertext, aber weil Christen jeden Sonntag im Gottesdienst die Auferstehung Jesu feiern, können wir den auch jetzt fröhlich hören. Johannes 21, 1 bis 14. Später erschien Jesus seinen Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Und zwar geschah das so. Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne des Zebedäus und noch 2 andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich werde jetzt fischen gehen. Wir kommen mit, meinten darauf die anderen. Sie stiegen ins Boot und fuhren hinaus auf den See. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, habt ihr denn nichts gefangen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten diesem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sich an, sprang ins Wasser und schwamm an das Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Und als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten, auch Brot lag bereit. Bringt noch ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt, bat Jesus die Jünger. Simon Petrus ging zum Boot, zog das Netz an Land, es war gefüllt mit 153 großen Fischen. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso wie die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus nach seiner Auferstehung vom Tode den Jüngern erschienen war. Vielen Dank. Die Nacht ist vorbei. Jesus steht am Ufer unseres Lebens. Das ist der erste Leitgedanke. Die Nacht ist vorbei, Jesus steht am Ufer unseres Lebens. Die Jünger sind da, wo sie vor 3 Jahren hergekommen waren, nämlich am See Tiberias, bekannt als See Genezareth. Die Zeit mit Jesus war vorbei. Sicherlich haben sie ab und zu hämische Bemerkungen zu hören bekommen. Na, wieder da? Ich dachte, ihr hattet Großes miteinander vor. Oder war wohl nichts mit diesem Jesus. Hat ja nur 3 Jahre gehalten. Natürlich waren auch andere da, die spotteten. Hat der Herr Insolvenz gemacht? Ich hab's doch immer gesagt, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich wie belämmerte Trottel fühlten. Schon gut, dass ihre Familien sie wieder aufgenommen hatten. Ist ja auch nicht selbstverständlich, einfach abhauen und die ganze Mischpoke zu Hause sitzen lassen. Die Jünger waren wieder ernüchternd zurückgekehrt zu ihren alten Berufen in die alte Heimat. Ob sie wohl noch Hoffnung hatten, die Zeit zurückdrehen zu können? Ob sie wohl Jesus vergessen wollten, an den sie ja bekanntlich die besten Tage des Lebens verschenkt hatten? Zurück aus der aufgewühlten Unruhe, dem ständigen Hin und Her zwischen Zweifel und Begeisterung, zurück in die Ruhe des Sees Tiberias, aus der sie Jesus herausgerissen hatte. Nun schien sich das Leben wieder etwas zu beruhigen. Es tat gut, Gras über die Sache wachsen zu lassen. Ich gehe wieder fischen, erklärt Petrus. Das hat er gelernt, damit konnte er sein Brot verdienen. Ratlosigkeit und Niedergeschlagenheit ist im Geschehen abzuspüren. Petrus ist nicht mehr in Jerusalem, er ist zurückgekehrt in seine Heimat, wo noch sein altes Fischerboot lag. Die Hoffnung der Jünger war zunichte gemacht. Ihre Geschichte mit Jesus war zu Ende. Jesus ist tot, die Realität ist nun eine andere. Und dann schoben sich natürlich auch ganz normale Dinge in den Vordergrund. Ich habe Hunger, mein Magen meldet sich. Noch vor wenigen Monaten hatten sie mit dem geringsten Aufwand 5000 Mägen gefüllt, sodass es zufriedene Verdauungsgeräusche gegeben hatte. Und jetzt, da war nur ein Knurren der leeren Mägen da. Ein jämmerlich gescheiterter Haufen, der in der Nacht an die Arbeit geht. Sie hatten mal einen Auftrag bekommen, nämlich Menschenfischer zu sein. Und nun heißt es tatsächlich, vorwärts, Kameraden, wir müssen zurück. Da muss man eben wieder fischen gehen. Sie waren alle weggelaufen bei dem letzten Gartentreffen. Nachdem Petrus über eine Putzfrau stolperte und schrie, ich kenne diesen Jesus nicht, predigte der Hahn. Nach seinem Einsatz ging der Verleugner hinaus, weg vom Lagerfeuer. Auch in unserer Geschichte heißt es, sie gingen hinaus. Wenn Lebensträume platzen, dann muss man gehen. Und dann bleibt nur noch Gerippe. Die Jünger rackerten sich ab die ganze Nacht. Sie saßen nicht gemütlich im Boot, sondern das war Schwerstarbeit bei knurrendem Magen. Da war keine gute Stimmung an Bord. Warum denn auch? Ist doch logisch. Jesus war tot, Firma geschlossen, Mitarbeiter entlassen und weil es keine Arge gab, mussten die Angestellten logischerweise wieder fischen gehen. Merkt ihr die Resignation, die förmlich zu spüren ist? Wie bringen wir uns, wie bringen wir unsere Familien über den Tag? Wir haben nichts gefangen, ist doch alles umsonst. Kennt ihr auch solche Stunden im Leben? Ich meine nicht die, wo nach dem Essen die Familie sich nicht bedankt bei der Mutter, dass sie eine Stunde am Herd stand und die Familie alles wortlos aufgegessen hat? Ich meine nicht die verdreckte Kleidung, wenn die Kinder im Sandkasten gespielt haben und sich nicht umgezogen hatten. Ich meine die Zeiten, in denen man innehält, so eine Art Kassensturz macht und fragt sich, war es das? Habe ich mir das alles so vorgestellt? Und vor allen Dingen, was sagt denn der Geber meines Lebens dazu? Da hat man sich abgerackert, hat an nichts anderes gedacht. Und dann schauen wir zurück auf unseren Erfolg und müssen erschreckt feststellen, Gerippe. Unsere Netze sind leer, nichts ist geblieben als Gerippe. In der Familie, am Arbeitsplatz, vielleicht auch in der Gemeinde, manchmal sehen wir nur Gerippe. Niedergeschlagen sehe ich die Fischer am Ufer rumlungern. Sie können es nicht fassen. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und nach einer solchen Nacht der Mühe und der Arbeit, die absolut sinnlos war, da kommt Jesus. Da kommt Jesus wieder in ihr Leben. Doch weil Jesus da ist, da gibt es eine Veränderung. So oder so, nichts bleibt mehr, so wie es früher war. Aber noch ist es nicht so weit. Zunächst erkennen sie ihn nicht. Ist logisch, wenn man in einer solchen Gedankenwelt verhaftet, gefangen ist, da geht nichts mehr. Haben wir doch erlebt bei den Jüngern, die nach Emmaus gingen. Da sieht man nur Gerippe, aber kein Jesus. Was nicht sein darf, das nicht sein kann. Doch die Anrede ist schon seltsam. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Die lässt aufhorchen. Es gab nur zwei Personen in dieser Welt, die mich Kind nannten. Mein Vater und meine Mutter. Nur die haben das Recht, hatten das Recht. Wir merken oft nicht, wie Jesus in unser Leben tritt. Natürlich glauben wir alle an ihn, mehr mal weniger. Aber unser Alltagstrott lässt oft nicht zu, dass wir auch einmal aufschauen. Jesus ist doch da. Die Fischer merken es nicht. Jesus ist da. Und wir? Teil 2. Die Nacht ist vorbei. Jesus gibt den Jüngern einen neuen Auftrag. Der Fremde, der überhaupt keine Ahnung vom Fischen hat, sagt den Frustrierten, was sie tun sollen. Versucht es doch mal, aber nehmt die andere Seite. Schwachsinn, würde man sagen. Wie kann man nur am Tage fischen, erst mal das? Jedes Kind weiß doch, dass die Fische am Tag tief schwimmen und nur nachts an die Oberfläche kommen. Und da will doch keiner sagen, dass es da unten Rechts- oder Linksverkehr gibt. Probiert mal die andere Seite. Petrus versteht die Welt nicht mehr. Der Unbekannte hat doch keine Ahnung vom Fischen. Der Verstand sagt, Petrus, das mache ich nicht. Schlich mich jetzt schlafen. Doch er kommt der Aufforderung nach. Jesus sagt dem Petrus, was er tun soll, um durch seine Arbeit das Nötigste für sein Leben zu erlangen. Jesus spricht den Bereich an, in dem sich die Fischer in jahrelanger Arbeit auskannten. Aber was Jesus anspricht, was Jesus sagt, entspricht überhaupt nicht ihren Lebenserfahrungen. Trotzdem spüren die Jünger, hier spricht einer mit einer anderen Kompetenz als die, die wir durch unsere Erfahrungen gesammelt haben. Sie gehorchen, auch wenn es totaler Unsinn ist. Und dann passiert das Unmögliche. Als wenn die Fische darauf gewartet hätten, springen sie nur so ins Netz hinein. Die Jünger verstehen die Welt nicht mehr. Da kommt ein Unbekannter und stellt die ganze Erfahrung, das ganze Wissen der Fachleute total auf den Kopf. Der Fang überwältigt die Jünger. Sie sind mit ihren Kräften am Ende. Sie müssen noch nach Hilfe rufen, damit sie diesen Riesenfang bergen können. Sonst droht das Schiff zu kentern. Manchmal ist Gottes Wort so richtig pingelig. Müssen wir denn unbedingt wissen, dass es 153 Fische waren? Das ist doch Erbsenzählerei. Von wegen. Zu der damaligen Zeit waren nur 153 Fischarten bekannt. Die Zahl der Fischzucht ist also ein Bild für den Missionsbefehl. Menschenfischer sollen die Jünger sein. So wie mit den 153 Fischen aller Arten der ganzen Welt bezeichnet werden, so gilt die gute Nachricht allen Völkern dieser Welt. Jesus schenkt Fülle in Form von 153 Fischen. Mehr waren damals nicht bekannt. Die Fischer spürten das barmherzige Wirken des Heiligen Gottes. Tröstlich, dass der Erzähler betont, und das Netz zerriss nicht. Wo Gott Befehle gibt, reißen keine Netze, auch was passieren mag. Früher, als im Schiffsbau die Schweißtechnik noch nicht ausgereift war, hat man mit Nieten gearbeitet. Ein Schiff wird oder wurde damals von Nieten zusammengehalten. Die Doppelbedeutung des Wortes Niete ist uns ja hinreichend bekannt. Da ist auf der einen Seite die Festigkeit, die Nieten schafft, auf der anderen Seite werden aber auch Menschen als Nieten bezeichnet, die versagt haben, die nichts bringen, die fallen gelassen werden. Und wenn die Gemeinde oft als Boot verglichen wird, dann sind es doch ausnahmslos nur Nieten, die dieses Boot seetüchtig machen. Die Bibel ist voll von Menschen, die Nieten waren. Auf der einen Seite vermitteln sie Festigkeit wie eine Bootsniete. Man denkt nur an David mit der Schleuder und dem Volltreffer. Auf der anderen Seite die große Niete, Stichwort Batseba. Und nun kommt das Tröstliche. Gott standen und Gott stehen bis zum heutigen Tag ausnahmslos nur Nieten zur Verfügung. Das dürfen wir nicht vergessen. Das macht Demüt niemals erhaben. Jetzt bei vollem Netz fällt bei Johannes der Zent. Zuerst spricht es der Lieblingsjünger aus. Es ist der Herr. Er raunt es ängstlich unter vorgehaltener Hand den anderen zu. Doch die Jünger können es nicht glauben. Sie trauen es nicht auszusprechen, obwohl oder gerade weil sie wissen, wer es ist. Es ist der Herr. Plötzlich steht der Himmel wieder offen, wie damals bei der Berufung hier an dem See. Wie bei der Speisung der 5000, wieder bei der Begegnung mit dem Auferstandenen in Jerusalem. Nein, Jesus ist nicht insolvent. Die himmlische Filiale Gottes auf dieser Erde war nur 2 Tage dicht wegen Inventur. Jetzt ist sie wieder offen, ganz weit offen, für 153 Fische, für alle Völker und alle Nationen. Eine himmlische Globalisierung. Petrus hat mal wieder die Nase vorn und springt ins Wasser. Er springt aus seiner Welt, aus Booten und Fischen in die Welt Gottes. Er versucht jetzt nicht mehr, die Wirklichkeit Gottes zu verdrängen. Er erkennt die Wirklichkeit Gottes an, trotz des Schmerzes und der Unruhe, die diese Welt in sein Leben getragen hat und noch tragen wird. Petrus spürt es deutlich in seinem Herzen: Es ist der Herr. Petrus ist groß im Versagen. Die Verleumdung Jesu während des Verhörs durch den Hohenpriester war die dunkelste Stunde seines Lebens, eine absolute Niete. Später dann der ungeahnte Bekennermut. Da ist wieder eine Niete, aber eine Niete, die Menschen an Jesus bindet, sie lebensfähig macht. Und dieser Niete verdankt die Gemeinde viel, sehr viel. Das Leben des Petrus und der Jünger wird nun wieder von Gottes erbarmender Liebe bestimmt. Eben noch ein Gerippe, jetzt ein Lebensauftrag. Die Jünger stehen am Anfang eines veränderten Lebens. Sie werden wieder zu Menschenfischern. Diese angekündigte Zukunft beginnt heute, hier und jetzt. Dieses Geschehen kann auch in anderer Weise bei uns passieren. Stehen wir nicht manchmal auch mit leeren Händen da und fragen, was haben wir eigentlich geschaffen und erreicht? Nun ist unser Leben vorbei, was haben wir daraus gemacht, wie geht's weiter? Dass Gott und sein Wort hier etwas ändern könnte, kommt uns nur selten in den Sinn. Aber Gott ist uns näher, als wir denken. Und dann kann es geschehen, dass er plötzlich in unser Leben hineinspricht, durch sein Wort oder durch Menschen, die uns sein Wort nahebringen. Dabei schickt uns Gott Menschen, die selbst nicht unbedingt super Erfolge vorweisen können, die auch Versager sind. Müssen die Prediger auf den Kanzeln denn immer Supermenschen sein, die nichts anficht? Es sind auch nur nie Sonne oder Sonne. Der dritte Teil, die Nacht ist vorbei, Jesus macht uns satt. Es ist hell geworden. Auf der Erde brennt ein Kohlenfeuer. Jesus hat schon alles vorbereitet. Wir brauchen und wir können auch keinen Fatzen daran tun. Er lädt alle Jünger ein. Auf dem Feuer Fisch, daneben röstet ein Fladenbrot. Der Fremde fordert sie auf, noch ein paar Fische zu bringen. Die Männer wärmen sich ihre steifen Glieder am Feuer. Der Duft bratender Fische schürte ihren Hunger. Sie blicken in die Flammen und dann die Einladung. Und da kann man sie eigentlich hören, die Worte. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Kommt, es ist alles bereit. Unsere Erzählung spielt in der Morgendämmerung. Manche Menschen denken, ach, alles wird immer düsterer und trauriger und dunkler. In der Tat, die Welt und unser persönliches Leben geht der Nacht entgegen. Unsere Geschichte will dagegen sagen, die Nacht über der Welt und über dein Leben ist schon jetzt im Schwinden. Es geht auf jeden Fall dem Tag entgegen. Es geht aufwärts dem Morgenlicht der Ewigkeit entgegen. Gerippe war gestern, heute ist Jesus dran. Christen können trotz alledem hoffnungsvolle Menschen sein. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir im Hafen Gottes nur mit einem Gerippe einfahren oder vielleicht gar nicht dort ankommen. Denn die Nacht ist vorgedrungen und der Tag ist nicht mehr fern, singt Klepper. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern, auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein. Dein Morgenschein bescheinet auch deine Angst und Pein. Die Nacht ist vorgedrungen, Jesus steht am Ufer unseres Lebens. Die Nacht ist vorbei, Jesus gibt den Jüngern einen neuen Auftrag. Die Nacht ist vorbei, Jesus macht uns satt. Das gilt nicht nur heute, sondern an einem jeden Tag unseres Lebens, weil wir alle Nieten sind. Aber Gott hat sich in uns verliebt. Und er sorgt dafür, dass das Netz nicht zerreißen wird. Denn bei uns bleibt kein Gerippe, sondern weil der Herr da ist, geht es weiter. Es geht aufwärts. Amen.